Wenn ich euch jetzt aus meinem Leben im Wilden Westen erzählen will, dann muss ich mich wohl erst mal vorstellen. Man hat mir im Laufe der Zeit viele Namen gegeben. Zuerst nannte man mich nur das Greenhorn. Daraus wurde aber bald Old Shatterhand. Und dieser Name war mir natürlich lieber, wie ihr euch denken könnt. Aber lasst mich der Reihe nach erzählen. Als ich von Deutschland nach Amerika ging, fand ich eine Anstellung als Hauslehrer bei einer deutschen Familie in St. Louis. Ich hätte auch in den Oststaaten ein gutes Fortkommen gehabt, aber es zog mich nach dem Westen. So nahm ich erst mal diese Stellung an. Im Hause dieser Familie verkehrte auch ein Mr. Henry, Büchsenmacher seines Zeichens. Das war ein ausgemachter Sonderling. Aber ich merkte bald, dass er mich jungen Dachs in sein Herz geschlossen hatte. Es dauerte einige Zeit, bis ich von ihm den Grund dafür erfuhr. Ich glich seinem verstorbenen Sohn aufs Haar. Und dieser Mr. Henry, der Büchsenmacher, der gab mir zuerst den Namen Greenhorn. So, nun seht euch das hier mal an, Sir. Wenn ihr auch ein Greenhorn seid, so werdet ihr vielleicht doch erkennen, was das werden soll. Greenhorn? Sir, ich hoffe, dass ihr das nicht im Ernst gemeint habt. Natürlich habe ich das. Den Inhalt eurer Bücher habt ihr gut im Kopf. Das ist wahr. Erstaunlich, was ihr Leute da drüben im alten Europa alles lernen müsst. Aber steckt die Nase ins Leben, dann werdet ihr erfahren, dass ihr nichts, gar nichts wisst. Ihr könnt ja nicht einmal schießen. Gebt mir nur ein gutes Gewehr in die Hand, so will ich darauf antworten. Ein Gewehr in die Hand geben? Das soll mir einfallen. Habt ihr denn überhaupt schon mal eins in der Hand gehabt? Ich glaube doch. Und angelegt? Und abgedrückt? Ich denke... Und getroffen? Natürlich. Natürlich, sagt das Greenhorn. Was habt ihr denn getroffen? Das Ziel, selbstverständlich. Was? Das möchte ich sehen. Das Vergnügen kann ich euch machen, wenn ihr mir eine Büchse anvertrauen wollt. Na, dann nehmt doch mal die alte Gun dort hinten vom Nagel, Sir. Diese hier? Ja. Hey, was ist denn das? Ihr geht ja damit um wie mit einem leichten Spazierstock. Das ist das schwerste Gewehr, das ich kenne, Sir. Ein Bärentöter, der beste, den ich jemals in Händen hatte. Habt ihr solche Kraft, junger Mann? Statt zu antworten, legte ich den Bärentöter weg, nahm den alten Henry bei der Jacke und beim Hosenbund und hob ihn mit dem rechten Arm hoch in die Luft. Zum Henker, Sir! Lasst mich doch los! Lasst mich doch los! So, ihr habt ja noch mehr Kräfte, als mein Bill hatte. Schade, dass ihr euch bei eurer Stärke auf die Bücher geworfen habt. Ach, Sir, ich habe auch noch anderes getrieben. Zum Beispiel? Ein bisschen Sport, zum Beispiel. Das ist gut. Sehr gut. Sag mal, Sir, habt ihr auch Mathematik gelernt? Bei einer meiner Lieblingswissenschaften. Algebra? Geometrie? Freilich. Feldmesserei? Gewiss, Mr. Henry. Ich bin oft genug mit dem Messgerät draußen herumgelaufen. Und könnt messen? Wirklich messen? Sowohl Längen als auch Höhenmessungen habe ich vorgenommen. Wenn ich mich auch nicht gerade als ausgelernter Feldmesser betrachte. Well, sehr gut. Sehr gut. Warum fragt ihr danach, Sir? Das werdet ihr noch rechtzeitig erfahren, Mr. Greenhorn. Wie ist das mit Reiten? Könnt ihr das etwa auch? Zur Not. Reiten kann das Greenhorn auch. Na, wir werden ja sehen. Ihr werdet mir Beweise für eure Behauptungen geben müssen, edler Sir. Gern, Mr. Henry. Wann? Wann ihr wollt. Well, also morgen früh.